Und damit kann man das eben auch demokratisieren. Also auch aus einer kulturellen Nische herausholen, ja, aus den Privatbanken, aus den edlen Anwaltskanzleien und für alle auf dem Telefon verfügbar machen. Das ist letztlich meine Mission, die ich mit diesem Sozialunternehmen Because verfolge. Jeder kann stiften. Und das meine ich genauso radikal, wie sich das anhört. Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Bevor wir in diese spannende Folge starten, ein kleines Geständnis. Die ersten 8 Minuten klingen etwas anders als gewohnt. Jan war so begeistert von dem Gespräch mit Felix, dass er vor lauter Euphorie glatt vergessen hat, das gute Mikrofon anzuschalten. Aber hey, solche Momente machen einen Podcast doch erst richtig authentisch, oder? Apropos authentisch. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr jährlich bis zu 20% eures Einkommens für gemeinnützige Zwecke spenden oder stiften könnt? Das Beste daran, der Staat beteiligt sich indirekt an eurer Großzügigkeit, indem ihr je nach Steuersatz 30-40% des gespendeten Beitrags zurückbekommt. Unser heutiger Gast Felix revolutioniert genau diesen Bereich und macht das Stiften so einfach wie Online-Banking. Denn er hat die digitale Plattform Because gebaut, der bereits 2500 NutzerInnen vertrauen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Mit dieser Folge verabschieden wir uns übrigens in die Winterpause. Zeit zum Durchatmen, Reflektieren und neue Ideen sammeln. Ab Ende Januar sind wir dann wieder mit spannenden Geschichten und inspirierenden Gesprächen für euch da. Wir wünschen euch wunderbare Feiertage und danken euch für eure treue Begleitung durch dieses ereignisreiche Podcast-Jahr. Und jetzt viel Spaß mit Felix und seiner Mission, das Geben zu demokratisieren. Felix, willkommen auf der Ideencouch. Hallo Jan, schön hier zu sein. Ja, toll, dass das klappt. Erzähl, warum muss es dein jüngstes Unternehmen, deine jüngste Initiative geben in dieser Welt? Sag jetzt mal, auf dieser Ideencouch, legt man sich da hin oder sitzt man oder darf man drauf stehen? Also das Bild ist tatsächlich ein bisschen, also wir haben damals überlegt, wir arbeiten an Geschäftsmodellen und zwar so ganz intensiv. Und wo arbeitet man sonst intensiv? Aber beim Therapeuten. Und deswegen kamen wir auf das Wort Ideencouch. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn du sitzen bleibst. Ja, ich stelle mich auf die Couch jetzt drauf und das fühlt sich so an, wie ich das machen will, weil ich mich tatsächlich mit dieser Idee Because eine große Öffentlichkeit widmen und einem Thema eine Öffentlichkeit geben will, die es bisher nicht hat. Nämlich, wie organisieren wir eigentlich das Geben in Deutschland? Das Geben wird ja häufig über Spenden, früher Klingelbeutel in der Kirche, davor noch Ablasshandel. Mhm. Ablasshandel ist ein bisschen out of Mode. Aber heute ist ja eher, dass man dann so vor Weihnachten spendet. Und wenn man ein bisschen mehr hat oder viel mehr, dann gründet man eine Stiftung. Absolut. So organisieren wir seit Jahrhunderten die Großzügigkeit in unserer Gesellschaft. Und ich war 4 Jahre lang Chef, das nennt sich Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stiftungen und auch Vorsitzender der Europäischen Stiftungsverbände. Habe also über 15 Jahre Einblick darin, wie eigentlich die Großzügigkeit in unserem Land organisiert wird und bin zu dem Schluss gekommen, dass davon in erster Linie die Berater, Steuerberater, Stiftungsanwälte und Privatbanken profitieren, so wie wir das jetzt machen. In aller Regel ist das Instrument einer Stiftung nicht das, was man im 21. Jahrhundert machen würde, um als Privatperson Geld für gute Zwecke an die Arbeit zu bringen. Verharren wir da noch mal kurz und dann gehen wir gleich in dein Unternehmen Because, was jetzt ja auch schon 3 Jahre gibt. Aber wir verharren noch mal einmal beim Problem. Ja. Also wenn man eine Stiftung gründet, dann ist es ja so, eine gemeinnützige Stiftung, ne? Wir sind heute nur bei gemeinnützigen Stiftungen, Familienstiftung und so weiter, das ist noch ein anderes Thema. Ja, aber sehr gut, dass du den Unterschied machst. Da beginnt nämlich ein Problem auch schon. Genau. Aber also für alle klar, es geht jetzt hier nicht um Stiftungen als Unternehmensnachfolge, am besten noch außerhalb von Deutschland, mit irgendwelchen Steuervorteilen, sondern es geht um die gemeinnützige Stiftung, also das Vehikel, um mit Geld gemeinwohlorientierte Zwecke zu unterstützen. Genau, auch die wird manchmal eingesetzt als Unternehmensnachfolge, um Erbschaftssteuer zu sparen, vor allem wenn Unternehmer keine Nachfolger haben und dann wahnsinnig hohe Erbschaftssteuern fällig wären, dann ist die gemeinnützige Stiftung eine Möglichkeit, das zu verhindern. Häufiger ist aber eher so, dass Leute ein paar hunderttausend haben und irgendwie sich verewigen wollen. Gerne auch, das Wort heißt Ewigkeitsstiftung, das heißt dann, dass das Geld immer da bleiben muss und nur die Zinsen oder die Erträge für soziale Zwecke genutzt werden können. Da legt man dann aus so einem Katalog von Satzungszielen auch wunderschöne Ausdrücke. Ja. Naturschutz ist fast noch das modernste Wort, was da gibt. Irgendwie ja, ansonsten es gibt auch mildtätige Zwecke. Ja, es gibt auch Pionierfunk und Schach und sowas ist dabei. Genau. Aus solchen Katalog wählt man dann, legt das fest. Das ist dann auch kaum mehr änderbar. Wenn der Stifter, die Stifterin tot ist, gar nicht mehr änderbar. Und dann legt man dieses Geld, macht mit der Stiftungsaufsicht, beantragt das, legt das Geld dann da ein. Und damit ist es auf eine Art nicht mehr das eigene, ne? Sondern der Staat sagt, das wird jetzt steuerlich so bevorzugt, wird es auch, dass ab jetzt ist es unter meiner Aufsicht. Unter meinem Schutz, ja. Unter meinem Schutz, genau. Und der Schutz wird ausgeübt von Finanzämtern und von der Stiftungsaufsicht. Die Stiftungsaufsicht ist nach Bundesländern organisiert. Manche Bundesländer haben bessere, pragmatischere Stiftungsaufsichten. Sogar regional. Also, echt? Ja, okay. Ja, sogar regional. Aber du hast es fantastisch beschrieben. Also das hört sich so an, als ob du dich kürzlich damit auseinandergesetzt hättest. Ja. Das ist wirklich, das ist eine tolle Beschreibung dessen, was Stiftungen sind. Und das ist Leuten oft nicht klar. Und wir haben das jetzt eben als so einen Schutz vom Staat beschrieben. Für mich ist die Kernfrage, ist es eigentlich ein Schutzraum oder ist es ein Gefängnis für Geld? Mhm. Und ich habe eben hundertfach die Erfahrung gemacht mit Menschen, die stiften wollten oder es dann getan haben, dass sie das eher als ein Gefängnis für das Geld verstanden haben, weil sie dann doch nicht das tun konnten, was sie wollten oder weil es mit unheimlich hohen Kosten und Aufwand einhergeht im Verhältnis zu dem, was dann dabei rauskam. Genau, ne? Also wenn man jetzt nur, zum Beispiel, wir kommen jetzt ja aus einer Niedrigzinsphase mit 1% vielleicht, selbst wenn man dann eine Million hat, irgendwie, dann können wir mal kurz reißrechnen, dann ist der Ertrag 10.000. Und wenn man jetzt noch sehr sicherheitsbedürftig ist und das Geld dann von einer Privatbank anlegen lässt, die sich dann auch schön bedient und dann jede Entscheidung beim Anwalt, bei der Anwältin nachfragt, die sich auch bedienen, dann kann man sich gut vorstellen, dass da nichts mehr überbleibt. So, das ist so ein bisschen die Problematik. Und und jetzt bist du Generalsekretär des Bundesverbands der Stiftung und sagst, das finde ich nicht gut und ich will das ändern. Und was hast du jetzt gemacht? Was hast du gegründet? Na, ich habe die hunderten Geschichten gehört von Menschen, die damit nicht zufrieden waren. Und ich habe die Statistik gesehen. Und wenn man einen ganz einfachen Dreisatz aufmacht, dann merkt man, dass das Geben des Stiften eigentlich in der Krise ist. Der Dreisatz geht so, vergleiche mal das Wachstum privater Vermögen mit dem Wachstum der Stiftungsvermögen in den letzten zwei Dekaden. Und da stellst du fest, in der letzten Dekade sind die Stiftungsvermögen praktisch flat, ja, kaum noch gewachsen, aber die privaten Vermögen sind enorm gewachsen. Jetzt kannst du daraus die Frage stellen, warum? Entweder du bist zynisch und sagst, die Leute sind halt weniger großzügig oder nicht mehr daran interessiert, mit ihrem Geld Gutes zu tun. Oder du sagst, ja, offensichtlich passt dieses Instrument nicht mehr. Ich glaube, das Zweite ist der Fall. Und du kannst diese Lücke sogar ausrechnen. Das habe ich mit einem McKinsey-Team gemacht in meinem letzten Jahr beim Bundesverband Deutscher Stiftungen. Da kommen 30 Milliarden Euro raus. Also Menschen haben 30 Milliarden Euro weniger in Stiftungen hineingesteckt, als sie eigentlich nach der Vermögensentwicklung hätten tun sollen, wenn sie gleich los großzügig wären. Und das war der Moment, wo der Unternehmer in mir, ich hatte vorher schon gegründet, merkt, oh wow, das ist mal ein interessanter Markt. Das lässt sich doch fixen. Ja, und es ist ein Markt, von dem wir natürlich alle profitieren würden. Also alle, die zuhören könnten, von diesem Geld, wenn es fürs Gemeinwohl verwendet würde, ja auch profitieren. Ob das der Spielplatz um die Ecke ist oder die bessere Integrationsinitiative oder das Impact Investment in Klimalösungen. Das ist Geld, das eigentlich uns als Gesellschaft fehlt. Und daher kommt die Idee zu Because. Denn die Situation, die du vorhin beschrieben hast, jetzt, da ist ein super komplexes Finanzinstrument mit hohen Kosten, hohen Zugangshürden. Und das hat man ja nicht nur im Stiftungsbereich, sondern das gibt es im Finanzsektor immer wieder. Und die Fintech-Revolution hat dafür gesorgt, dass wir heute Dinge an unserem Computerbildschirm, an unserem Mobiltelefon machen können, die vor 10, 20, 30 Jahren nur Superreichen und Finanzprofis vorbehalten waren. Also die Idee von Because ist ganz einfach. Wie wäre es, wenn wir das Stiften so einfach machen könnten wie das Online-Banking? Und da kann man die gleichen Tools benutzen und damit kann man das eben auch demokratisieren. Also auch aus einer kulturellen Nische herausholen, ja, aus den Privatbanken, aus den edlen Anwaltskanzleien, und für alle auf dem Telefon verfügbar machen. Und das ist letztlich meine Mission, die ich mit diesem Sozialunternehmen Because verfolge. Jeder kann stiften. Und das meine ich genauso radikal, wie sich das anhört. Super, das ist jetzt quasi das Nutzenversprechen. Und vielleicht gehen wir jetzt einfach direkt in die Geschäftsstruktur. Also du hast jetzt in der Canvas, die du ausgefüllt hast, netterweise das beschrieben, das Angebot ist das digitale Finanzinstrument für das Engagement mit Geld, Stiftung as a Service. Die Produktion hast du beschrieben mit einer Treuhandstiftung mit digitaler Zugriffsplattform und User-Generated Content. Vielleicht gehen wir da mal rein. Erklär das mal. Was ist eine Treuhandstiftung? Eine Treuhandstiftung ist eine nicht rechtsfähige Stiftung. Es ist so eine Art Stiftung Light. Ja, die gleiche steuerliche Wirkung, ist aber keine eigene Rechtsperson, sondern wird einfach von einem Treuhänder verwaltet. Ist nichts, was wir erfunden haben, gibt es hunderttausendfach und auch schon ewig. Also wir haben rechtlich gar nichts neu erfunden, aber wir haben eine Sache neu gemacht. Wir haben eine Treuhandstiftung gemeinnützig eingerichtet, in die hinein alle Stiftungskonten der User gebündelt werden. Und die können dann das eigene Stiftungskonto in dieser großen Treuhandstiftung sehen, wie mit einem Online-Banking-Interface. Also man eröffnet innerhalb von wenigen Minuten sein eigenes Stiftungskonto auf because.com. Das funktioniert kostenlos, denn da wird keine neue Organisation gegründet. Dann kann man einzahlen per Spende, bekommt sofort eine Spendenquittung zurück. Und dann sieht man den eingezahlten Betrag in seinem Stiftungskonto, als ob es die eigene Stiftung wäre und kann da mit einem Klick alle möglichen Dinge tun, die sonst eben Satzungen, Anwälte, Personal und so weiter erfordern würden. Das hat ein paar Vorteile. Diese Treuhandstiftung kann alle Zwecke bedienen, von denen du vorhin gesprochen hast. Du musst dich also nicht am Anfang festlegen und hast dann später Schwierigkeiten, eine Satzung zu ändern. Du arbeitest unter dieser großen Satzung, kannst also alles tun im gesamten Spektrum der Gemeinnützigkeit. Und du kannst auch mit Impact investieren. Das ist das, was viele Leute heute wollen. Sie wollen nicht nur eine Stiftung als eine Art Spendendurchleitung, sondern sie möchten mit dem Geld, was in der Stiftung liegt, auch während es dort nicht so ein Gutes tun in der Geldanlage. Und dadurch, dass ich unterbreche dich kurz, das ist ja quasi, ich glaube, das heißt, der Fachtermin ist, glaube ich, Mission Investing. Ne? Also, weil man irgendwann auffiel, ist auch total verbreitet, wahrscheinlich noch deutlich über 90%. Die Leute legen das Geld an in ganz klassischen Aktienfonds oder so, die in den üblichen kapitalistischen Weltkonzernen irgendwie ihr Geld verdienen. Und die Rendite, die sie daraus kriegen, mit denen, ich sag jetzt, formuliere es mal böse, ja, aber mit denen mildert man dann das, was vorher die Konzerne angerichtet haben. Na, ich finde es ganz, ganz wichtig, was du sagst, weil das, glaube ich, hinter dieser Stiftungslücke, von der ich vorhin gesprochen habe, also hinter dieser Zurückhaltung auch steht, dass wir natürlich mittlerweile wissen, was traditionelle Geldanlage bewirkt. Ja, gerade so eine breit diversifizierte Aktienanlage oder so etwas Typisches. Und für viele Stiftungen ist es natürlich so, dass sie mit ihrer Anlage genau die Probleme mitfinanzieren, die sie dann mit den Brotkrümeln der Erträge nach Kosten hintenrum teuer reparieren wollen. Und dass das keine gute Idee ist, das leuchtet immer mehr Menschen ein. Und es kommt noch was dazu, nämlich der von dir vorhin genannte Ewigkeitsgedanke. Auch auf den kann man mit einer Because Online-Stiftung verzichten. Du hast die komplette Flexibilität darüber, was du mit dem eingezahlten Geld machst. Du kannst es sofort weiterspenden an eine oder an hunderte Organisationen mit einem Klick. Nochmal, eine Spendenquittung, also Riesenverwaltungsaufwand. Einfach, ne? Also du spendest an 30 Leute und kriegst eine Spendenquittung. Ja, genau. Du musst nicht jetzt bei der Steuer... Aber du kannst mit dem Geld auch eben auch, du kannst das Geld auch liegen lassen und dann verzinst es sich oder wird investiert mit positivem Impact und du kannst es zu beliebigen Zeiten später abbauen. Also du kannst zum Beispiel dir eine eigene Verbrauchsstiftung bauen, sagst in die, was ich, die paar tausend Euro, die ich da eingezahlt habe oder paar hundert Euro. Gibt keine Mindestsummen. Die möchte ich über 5 Jahre verbrauchen und genau das kannst du dann auch tun. Und wenn du dich in der Mitte anders entscheidest und doch wieder was einzahlen möchtest, kannst du das eben auch machen. Diese Flexibilität bietet dir eben keine einzelne Stiftung, wo du dich am Anfang mit all diesen Dingen festlegen musst, sondern eben so eine riesige digital verwaltete Gemeinschaftsstiftung. Genau, vielleicht machen wir die beiden Vokabeln nochmal. Also Ewigkeitsstiftung hatte ich schon mal erklärt. Du ist eigentlich für immer, ne? Du musst dann auch nachkommen, die das nach dir dann organisieren und so weiter machen. Verbrauchsstiftung ist das Gegenstück. Da sagst du, in 20 Jahren darf das Stiftungskapital auf null gehen, es darf alles ausgegeben sein. Das sind so die beiden Vokabeln an der Stelle. Genau, ne? Und meine Haltung ist, warum solltest du das am Anfang festlegen? Genau, ja. Ich mache ja auch nicht ein Bankkonto auf und sage meiner Bank jetzt schon, was in 20 Jahren mit dem Geld passieren soll. Ist doch absurd. Gut. Also, das heißt, du hast ein Konstrukt, was es schon gab, die Treuhandstiftung genommen, sie modernisiert, ich sage jetzt mal auf der Oberfläche, durch eine Plattformstruktur. Mhm. Du schreibst an irgendeiner Stelle auch, also ein Nutzen ist das attraktive Netzwerk auf der Plattform. Also ich sehe andere Menschen, die auch wie ich in diese Gesellschaft investieren. Vielleicht bin ich jetzt irgendwie wahnsinnig an Schachspielen. Nehmen wir mal das irgendwie. Mhm. I couldn't care less, aber egal. An Schachspielen interessiert. Und dann sehe ich andere, die in Schachspielen für Schachspielen spenden. Und dann habe ich quasi ein interessantes anderes Netzwerk als irgendwie in der Kneipe oder im Lions Club. So, das ist was Zweites, was du gemacht hast. Und wie, erklär vielleicht nochmal, wie das denn jetzt sein kann, dass ich mich jetzt nicht festlegen muss in meiner Satzung. Weil die Treuhandstiftung bedient jetzt quasi alle Satzungsziele, die es gibt von der Stiftungsaufsicht. Und in dem Moment, wo ich was anderes auswähle, das habe ich noch nicht kapiert methodisch. Naja, ist ganz einfach. Wenn du eine Aktie kaufen willst, würdest du auch nicht dafür eine Bank gründen, sondern du gehst in eine vorhandene Bank und kaufst über die Aktie. So ist das hier auch. Ja, du benutzt eine vorhandene Stiftung, um etwas zu tun, was natürlich dadurch viel, viel günstiger wird, weil sich die Kosten durch alle User teilen. Und dadurch, dass alle User unterschiedliche Dinge tun, kannst du dich völlig frei entscheiden, ohne dass du dich vorab entscheiden musst, ich mache nur dies oder ich mache nur das. Ja, alle können sich umentscheiden und deshalb wird dann im Ganzen alles gemacht. Hat auch den Vorteil, dass du zum Beispiel Impact Investments machen kannst, die du als Kleinanleger gar nicht machen könntest. Also vielleicht werden wir da nochmal einen Moment technisch, aber das interessiert ja viele Leute, die sich mit für sie nennenswerten Summen, ja, das können ein paar hundert, ein paar tausend oder ein paar zehntausend Euro oder auch mehr sein, auseinandersetzen. Wenn du das mit Impact anlegen möchtest, zum Beispiel in einen Impact-Fonds, dann sind die in der Regel geschlossene Fonds, in die man als Kleinanleger gar nicht reinkommt. Da müsstest du ein professioneller Anleger sein und erstmal 200.000 Euro hinlegen. Das sind aber die ernsthaften Impact-Instrumente, nicht so nachhaltige ETFs oder so etwas, die doch nur immer in die gleichen Aktienportfolios investieren. Dadurch, dass du dein Geld in einer Because-Stiftung hast, wird es gepoolt mit denen von allen anderen und du könntest also auch mit wenigen Euro in einen solchen Impact-Fonds gehen aus deinem Stiftungsvermögen, weil das gepoolt wird mit allen anderen und die Because-Stiftung institutioneller Investor ist. Und es führt dazu, dass du Because verstehen kannst, nicht nur als ein Spendenvehikel, sondern eigentlich als ein Finanzinstrument für dein gemeinnütziges Engagement. Und es braucht einen Moment, es zu verstehen. Im Augenblick benutzen die meisten der 2.500 Because-User Because in erster Linie als ein Spendeninstrument. Aber ich glaube, da liegt die ganz große Zukunft, dass es genauso selbstverständlich sein wird in Zukunft für Menschen, einen digitalen Account für Impact zu haben und einen digitalen Account eben für die profitorientierten Investments, sprich so ein Online-Trading-Account oder so. Und davon haben wir, also Online-Aktiendepots gibt es in Deutschland 30, 35 Millionen. Das ist ein Standardprodukt, das von den Kosten nahezu bei Null liegt und jeder benutzen kann wahrscheinlich, der hier zuhört. Genau das schwebt mir eben auch als die Zukunft des Stiftens vor. Ein einfaches digitales Finanzinstrument, das praktisch ohne Transaktionskosten all die Finanzvorgänge organisiert, die was mit Impact zu tun haben. Und am Anfang kriegst du eine Spendenquittung für das eingezahlte Geld, also praktisch eine 50-prozentige staatliche Subvention für das, was du da tust. Super. Ich gehe nochmal durch ein paar andere Felder. Also Kernfähigkeiten, ich glaube, das ist allen jetzt klar geworden. Also man muss diesen Markt für Geben, Spenden, Impact Investment kennen, ne? Damit man diese ganzen technischen Raffinessen weiß und weiß, wie man es irgendwie einfacher macht. Du schreibst, wir sind Experten im Bereich Finanz- und Stiftungsrecht. Wir haben eine hohe Reputation und belastbare Netzwerke in der Gruppe unserer Zielkunden. Zielkunden hattest du auch geschrieben, zuerst HNW, High Network. Wie ging das nochmal weiter? Ja, High Net Worth. Ja, also ich habe ja schon am Anfang gesagt, meine Vision ist sozusagen everyone a philanthropist. Jeder kann stiften. Aber jeder ist jetzt erstmal keine Zielgruppe. Da tastet man sich natürlich nach und nach ran. Ja. Sehr wichtige Erkenntnis im Geschäftsmodell-Podcast. Jeder ist keine Zielgruppe. sondern die erste Zielgruppe sind natürlich diejenigen, die sich schon mal mit dem Projekt, mit der Idee Stiftung auseinandergesetzt haben, so viel wie vielleicht du, und die ich dann überzeugen kann, Moment mal, das geht doch zu einem Bruchteil des Preises mit höherer Flexibilität und so, dass du dich nicht ewig festlegst. Und wenn ich also lauter Leute wie dich, Jan, auf der Plattform habe, die in ihrem Umfeld eine Reputation haben als Menschen, die sich in Finanzdingen auskennen und unternehmerisch schlaue Dinge tun, dann wächst das Netzwerk organisch. Das ist das, was wir gerade die ersten Jahre machen. Wir gleisten nicht die U-Bahn-Schächte mit teuren Out-of-Home-Kampagnen zu, sondern das, was die ersten Jahre stattfindet, ist organisches Netzwerkwachstum von Menschen, die schon Vermögen haben oder sehr gut verdienen. Und dann mit den Jahren konjugiert sich das sozusagen in die breiteren Zielgruppen. Aktuell haben wir ein Pilotprojekt laufen, auch an der Universität, um zu gucken, schaffen wir das, Menschen schon in ihren frühen 20ern für so ein Finanzinstrument zu engagieren. Denn es ist wie mit jedem Finanzinstrument, je früher du anfängst, desto mehr kannst du natürlich über dein Leben bewegen. Spannend, genau. Also du hast jetzt auch gerade schon gesagt, was hier unter Vertrieb und Kommunikation steht. Organisches Netzwerkwachstum. Die Plattform ermöglicht es, weitere Menschen zum Mitstiften einzuladen. Ne? Also das ist quasi ja das, was... Ja, das ist ganz wichtig. Darauf sind wir noch nicht eingegangen. Ich glaube, dass jemand wie du, Jan, wenn du jetzt bei die Cosno Online-Stiftung gründest, dann kannst du das wie ein Bankkonto ganz privat betreiben und niemandem was davon erzählen. Oder, und das ist eben häufig bei dem Engagement so, du unterstützt eine Sache, von der du auch möchtest, dass andere sie unterstützen. Dann kannst du deine Online-Stiftung öffnen, Knopf drücken, und dann ist sie plötzlich öffentlich. Und jeder von deinen Freunden kann in diese Stiftung einzahlen, kriegt von uns automatisch eine Spendenquittung und du kriegst eine Nachricht auf dein Handy: Cool, Jan, jemand hat in deine Stiftung gezahlt, du hast Geld zum Verteilen. Und das ist ein richtig gutes Gefühl, weil du dann so eine Art Impact-Influencer geworden bist. Und davon glauben wir, dass das ist so ein bisschen das, wie das, was man vielleicht von so Online-Trading-Plattformen kennt. Da folgt man oft anderen Leuten und guckt, wie investieren die denn. Wikifolio, ne? Das ist natürlich bei einer, ne? Also da kannst du dann irgendwie, dann sagt einer, ich bin besonders radikaler Öko und nehme nur Aktien von radikalen Ökofirmen, und dann kannst du dem folgen. Oder ein anderer sagt, ich glaube an den Untergang der Welt, und dem kannst du den folgen. Ja. Und so ähnlich. Und genau das, glaube ich, passiert dann natürlich auch mit dem Engagement mit Geld. Du kennst dich nicht zu jedem Feld aus, wenn du jetzt in den Nachrichten hörst. Da gibt es eine Neuerung bei Klimatechnologien, Carbon Capture zum Beispiel. Dann kannst du gucken, wer ist auf der Plattform an Klimadingen interessiert, was machen die denn eigentlich mit ihren Spenden? Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Information, und kannst dann sogar alles das machen, was der macht. Oder du zahlst einfach aus deiner Stiftung in dessen Stiftung ein, und dann kann der dein Geld verteilen. Mm. So einfach muss es im 21. Jahrhundert sein, mit Geld umzugehen, anstatt eben mit Anwälten, Steuerberatern und Behörden umzugehen, wenn man sich umentscheiden will. Super. Dann gehen wir nochmal in der Canvas in den unteren Teil, auf der linken Seite Ertragsmodell. Also Kostenstruktur beschreibst du hier, das können wir uns auch alle gut vorstellen. Personal, Büro, Ausstattung, Softwarelizenzen, ne, was man heutzutage als Tech-Unternehmen braucht. Softwarelizenzen. Und Ertragsquellen, das ist, glaube ich, jetzt schwieriger zu verstehen. Ich lese mal vor, Gebühren von Usern, Transaktionsgebühren, freiwillige Gebühren, Premium-Abonnements und Gebühren von Impact-Fonds für das Pooling von Investitionen in der Treuhandstiftung. Das Letzte hast du ja schon ein bisschen erklärt, ne? Also ich bin jetzt Impact-Fonds und will jetzt aus bestimmten Gründen nicht irgendwie nur über 200.000 Euro Tickets einsammeln, sondern auch kleinere Tickets. Und dann macht ihr quasi für mich den Vertrieb für kleinere Tickets. Und dann kriegt ihr die üblichen Vertriebsgebühren, die man da so kriegt in dieser Branche, von ein paar Prozent Ausgabeaufschlag, ja, oder wie das so heißt, ne? Genau. Wichtiger sind aber die ersten Gebühren, die wir von den Usern tatsächlich direkt nehmen. Und da ist erstmal das erste Originelle ist, wir nehmen freiwillige Gebühren. Also, weil wir ein Geschäftsmodell haben, das letztlich eine gesellschaftliche Mission verfolgt, sagen wir den Usern bei jeder Transaktion, ihr könnt was drauflegen, das auf die Spende, und das benutzen wir dann, um unsere Mission zu finanzieren. Das funktioniert auch erstaunlich gut. Also Menschen geben, wenn sie an die soziale Mission eines Unternehmens glauben und sagen, das ist doch eigentlich zu günstig, dann legen sie was obendrauf. Für mich ein wichtiger... Viele Hörer kennen das vielleicht vom Better Place. Ne? Das ist ein Spendenportal, wo sich so Vereine tummeln, oder ich bin hier in Hamburg in so einem Projekt, das heißt Schaluppe, wo wir irgendwie Partys auf einem großen Floß auf der Elbe machen. Und wenn uns dann der Motor kaputt geht, weil das alles auf Ehrenamt ist und freiwillig ist, wenn der Motor kaputt geht, dann machen wir auf Better Place eine Kampagne, und es funktioniert erstaunlich gut. Ja, also ja. Ich bin auch Vorstand bei Better Place. Hintenrum wickeln wir viele der Spenden über Better Place ab. Also du könntest über deine Stiftung bei Because ganz einfach deinen Partyverein, ich vermute, da steht was anderes in der Satzung, als wir machen Party. Ja, das ist es war jetzt auch despektierlich, ja, ja. Aber es geht eigentlich Zugang zum Wasser. Ja, ja, entschuldige, so. Ja, aber es war zu reizvoll. Ja, also sozusagen den, ja, könntest du direkt auf diesem Weg natürlich finanzieren. Du kannst dir das so vorstellen, Better Place ist das Tool für Non-Profit-Organisationen, Spenden zu sammeln. Und Because ist spiegelbildlich das Tool für die User, die mehr machen wollen, als einfach nur einmal eine Spende an eine Organisation. Ja. Deshalb arbeiten die beiden Tools auch sehr eng zusammen. Also genauso wie Better Place nehmen wir freiwillige Gebühren. Dann gibt es Transaktionsgebühren in der Basisversion, die sonst kostenlos ist. Und auch die verzichten wir dann, wenn jemand ein Premium-Abo abschließt. Und dann hat Captain das wie bei Netflix, ja, da zahlst du halt pro Monat jährlich einen Beitrag. Im Augenblick sind das 170 Euro. Und dann musst du keine Transaktionsgebühren zahlen und hast außerdem ein paar Sonderfunktionen, wie zum Beispiel, dass du deine Stiftung öffentlich machen kannst und dass du Zinsen verdienst auf das Stiftungsguthaben. Und so ist das ein Modell, das man eigentlich von vielen sozusagen Finanzplattformen kennt. Ja, das ist an keiner Stelle sind die Gebühren teuer. Aber durch die Kombination dieser Gebühren bleibt dann doch was hängen, wenn man es skaliert. Und das ist eben unsere Absicht. Ja, nicht ein Treuhandstiftungs-Service für ein paar hundert reiche Leute. Das interessiert mich nicht. Wie gesagt, mir schwebt vor, dass das ein Massenprodukt werden kann. Mhm. Ihr habt jetzt 2500 User. Das ist ja nach 3 Jahren schon ganz beachtlich. Ne? Naja, wir sind erst seit gut einem Jahr überhaupt öffentlich zugänglich. Wir sind okay. vor drei Jahren gegründet. Dann haben wir erstmal eine Beta-Version online gestellt, wie man das so macht, so ein Minimum Viable Product, ja, sowas, wofür man sich schämt, aber es ist dann schon mal online. Und das war auch Invite-only, also nur für User, die wissen, worauf sie sich einlassen. Und das hat so gut funktioniert, dass wir dann im Sommer letzten Jahres, also jetzt vor knapp anderthalb Jahren, die Plattform geöffnet haben. Ja. Gut, okay. Dann gehen wir nochmal als Letztes in den Kasten Unternehmensgeist. Also wer sind die Gründer und wer ist das Team? Wir kennen jetzt dich, Felix Oldenburg. Und daneben gibt es Nicole Weide, CLO. Ich tippe mal, dass das L für Legal steht, ne? Mhm. Mhm. Ehemals PayPal und Groupon. Erzähl mal was zu Nicole. Wie seid ihr zusammengekommen? Über LinkedIn. Ich habe in den Anfangstagen, das war noch zu Pandemiezeiten, habe ich auf LinkedIn eine Anzeige geschaltet, Fintech meets Impact, wer möchte die Chefjuristin werden? Und Nicole war Deutschlandchefin der Rechtsabteilung von PayPal zu der Zeit und hat, glaube ich, wie viele Leute in der Pandemie auch so ein bisschen darüber nachgedacht, was geht's auch anders? Gibt's den Job auch mit Sinn? Und dann haben wir uns zum Spaziergang im Volkspark Wilmersdorf hier in Berlin getroffen und ich hatte danach den Eindruck, also ich kann ihr gar nicht absagen. Wenn ich absagen würde, die würde dir so motiviert, die würde einfach am nächsten Tag trotzdem kommen. Sehr gut, gutes Zeichen, ja. Und inzwischen 10 weitere Teammitglieder mit teils tiefer Expertise. Also das ist schon ganz schönes Team, schon eine Schlagkraft. Ne? Ja, ich glaube, 10 Leute, das werden vielleicht viele, die hier zuhören und selber unternehmerische Erfahrungen haben, werden sagen, 10 Leute, das ist so eine magische Zahl. Damit kann man eigentlich die Welt bewegen, ja. Ohne dass man zu viel Geld damit kann ausgibt, sich selber nur zu verwalten. Ne? Und auf der Größe will ich auch bleiben, damit wir mit dem Wagniskapital, das wir dafür eingesammelt haben, genug Zeit hinten raus haben, um auch das Geschäftsmodell zu beweisen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Deckt sich das schon? Wie hoch ist eure Burn Rate? Wie seid ihr finanziert? Wie lange ist eure, was man so schön Run Rate nennt? Ne? Ich finde, es macht jetzt Spaß im Social Entrepreneurship, dass diese Vokabeln, die mir sonst eher auf den Nerv gehen, aber jetzt hier mal zu verwenden. Doch, das trifft bei uns alles zu. Bevor ich den Bundesverband Deutsche Stiftung geleitet habe, habe ich 7 Jahre das Sozialunternehmernetzwerk Ashoka mit aufgebaut und geleitet. Ich habe also hunderte von Sozialunternehmen mit all ihren unterschiedlichen Herausforderungen und Geschäftsmodellen gesehen. Mir war also ziemlich klar, das, was ich hier vorhabe, das kann man nicht mit Spenden finanzieren oder so mit staatlichen Zuschüssen oder so ein Kram. Ich habe von vornherein gesagt, dafür brauche ich Wagniskapital. Das ist für dieses Geschäftsmodell einfach das Richtige. Aber ich will das Wagniskapital nicht von institutionellen Investoren, die auch einen schnellen Exit aus sein müssen, sondern ich möchte das von impact-orientierten Privatpersonen. Deshalb haben wir noch so ein Catchword, ein Cap-Table, also eine Liste der beteiligten Gesellschafter von über 30 Personen und Parteien, und das sind fast alles Privatpersonen, die die Mission eben auch langfristig mittragen, selber aktive User sind. Und damit haben wir insgesamt in der Seed-Runde 2,3 Millionen eingesammelt, jetzt in der A-Runde 4,5 Millionen, also für ein Sozialunternehmen ernsthafte Summen, und glauben, dass wir damit 2027 zum Break-Even kommen. 2027 zum Break-Even. Also ja. In... Also wir verlieren, wir machen im Moment... Im Moment sind die Gebühren, die wir bei Because nehmen, viel zu billig. Also wir machen mit jedem User im Moment natürlich Verlust, ist klar. Also den das motiviert, mich motiviert sowas als Verbraucher immer. Ich mache damit der Zahl des Unternehmens drauf. Aber das ist ganz normal, weil sich das eben erst rentiert, wenn das ein paar 10.000 aktive Nutzer werden. Das ist aber für uns echt in Reichweite. Mhm. Und dann kann das auch, und ich finde, darf das auch profitabel werden. Ja, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Vielleicht können wir noch mal reingehen. Gibt es irgendwas, wo es noch hapert? Gibt es irgendwas, wo du sagst, lass uns mal über das Geschäftsmodell nachdenken? Ja, ich ringe mit dem Begriff Stiftung. Das ist eigentlich meine größte strategische Frage. Da bin ich auch wirklich dankbar für Einsichten, weil der ist hilfreich in einer kleinen Gruppe von vermögenden und sehr gut verdienenden Menschen, die sagen, was? Das ist doch ein Bruchteil von den Kosten, die ich sonst hätte, und es kann mehr, das ist ja Magic, ja. Da ist der Pitch nicht schwer mit dem Begriff Stiftung. Aber in einer größeren, breiteren Zielgruppe von Menschen, die sich zwar finanziell engagieren wollen, die aber bei Stiftung denken, das ist doch was für Reiche, das ist doch nicht meins, da frage ich mich, ob mir der Begriff hilft oder ob er nicht abschreckt. auch weil er ja konnotiert ist mit Reiche, Steuern sparen und so weiter. Also eine ganze Reihe von Konnotationen, die man jetzt auch sagen, in der nächsten Generation nicht unbedingt braucht. Ne? Also ich ringe damit, wie nennen wir das Baby eigentlich? Ja, das kann ich gut verstehen, ja. Ja, also ich habe irgendwann mal gelernt, im Marketing fragt man sich nach Parity, bevor man den USP, also was macht mich besonders, klärt, versucht man erstmal die Parity, also die nennen wir es mal Produktgattung. Ja, ich nehme jetzt mal so ein doofes Beispiel Autos. Aha. Ja, also bevor ich jetzt sage, dass ich baue jetzt eins, was besonders öko ist und wo besonders viele Menschen mitfahren können und das ist irgendwie so eine Mischung zwischen Kombi und Bus, wird erstmal klar gemacht, es ist ein Auto mit 4 Rädern und es ist noch ein Personenkraftwagen. So, ne? Weil die Menschen brauchen erst die Gattung, damit sie danach sich sortieren können. Mhm. So, es löst leider noch nicht dein Problem, weil jetzt natürlich genau die Frage ist. Also tatsächlich für die, die sich mit Stiftung beschäftigen, ist das Wort Stiftung der Gattungsbegriff, der hilft in der Orientierung. Und dann hilft es zu sagen, es ist eine andere Stiftung ohne Verwaltungsnerv und viel freier und du musst nicht alles vorher festlegen. Finde ich übrigens beim Nutzen, das ist dein wichtigsten Nutzen, den hattest du jetzt nicht aufgeschrieben. Du musst vorher nicht alles festlegen. Ja, genau. Ja, weil ich glaube, dass gerade unternehmerische Menschen habe ich aber, so glaube ich, scharf auf Festlegen. Habe ich aber, glaube ich, mündlich jetzt oft gesagt. Ne? Ja, genau. Also Treuhandstiftung ist natürlich jetzt noch eins komplexer, ne? Das merkt man ja gar nicht, ne? Ja. Also was da drin steckt unter der Motorhaube, ja. Wenn wir jetzt bei deiner Autoanalogie bleiben wollen, das ist ja unwichtig. Aber du hast total recht. Parity, also sagen, wo ist der Feature-Gleichstand für jemanden, der jetzt Ende 20 ist, einen Job in einem Professional Services Bereich angefangen hat, mehr verdient, als er oder sie ausgibt, umweltinteressiert ist, gerne was ändern möchte, ist von dem Begriff Stiftung weit entfernt, aber natürlich direkt eigentlich mein Zielkunde, weil diese Person früh anfangen könnte, sich was aufzubauen, vielleicht sozial total gut vernetzt ist, irgendwann in 10 Jahren mal erben wird und dann und so weiter. Ne? Also, und sich einarbeiten will, ne, in das Thema und nicht dann irgendwie beim Erbe auf einmal unter Zeitdruck gerät, irgendwie sich zu entscheiden, genau, ob er jetzt Erbschaftssteuern zahlt oder irgendwie was und auch macht, jedes so. Und auch jedes Jahr klug ist und versteht, ich kann 20% meines Einkommens von der Steuer absetzen. Wenn ich mal einen Bonus bekommen habe, dann zahle ich in die Stiftung noch vor Ende des Steuerjahres ein, dann kriege ich den vollen Steuerrabatt und dann kann ich mich später in Ruhe entscheiden, was ich mit dem Geld gemeinnützig machen möchte. Wenn du all diese Dinge klug machst, machst du sie halt früh. Aber das ist, bevor der Begriff Stiftung für dich attraktiv ist. Ich habe eine Antwort, glaube ich. Oh ja. Ich würde sagen, da es tatsächlich jetzt erstmal darum geht, im ersten Schritt, wie du schreibst, High Net Worth, also Menschen mit hohen Einkommen zu durchdringen, damit man bei den ersten Usern viel Masse macht, ist wahrscheinlich der Begriff jetzt erstmal richtig, weil es da die höchste schnelle Aufmerksamkeit erringt. Und in dem Moment, wo du anfängst, stärker in die Breite zu gehen, dann kann man vielleicht ein Rebranding machen und dann braucht man vielleicht tatsächlich offenere Begriffe. Ich weiß nicht, wie nennt ihr Better Place? Die Spendenplattform? Ja, Better Place ist eine Spendenplattform, ja. Genau, das ist natürlich auf eine Art einfach, weil sehr präzise und klar. Ich würde jetzt hier eher so in sowas wie Problemlöser Plattform, ne, weil Leute, die stiften, wollen Probleme lösen, typischerweise. In sowas gehen, aber wahrscheinlich ist es jetzt zu früh dafür, weil du erstmal, glaube ich, die Aufmerksamkeit brauchst von den 10.000, 20.000 Leuten, die sich mit gemeinnützigen Stiftungen beschäftigen. Ja, also das ist auch im Augenblick unsere Strategie, aber das beschäftigt mich, weil die Mission ist nicht ein Luxusprodukt ein bisschen billiger zu machen, sondern das gesellschaftliche, das Engagement mit Geld in die Mitte der Gesellschaft zu holen und transparent und für alle zugänglich zu machen. Ich finde, es sollte kein Privileg sein. Vielleicht könnte man noch mal in die Richtung denken, was macht's denn mit Menschen, die sich engagieren? Es macht nachweislich glücklicher. Es gibt wenig Dinge, und das hört sich jetzt so albern an, aber es ist wirklich so, dass es wenig Dinge gibt, bei denen so klar belegt ist, dass sie einen längerfristigen Glückseffekt haben. Ja, also wenn du für einen Tag glücklich sein willst, geh ins Kino, schöne Woche und so weiter. Aber wenn du für Jahre hinweg immer wieder diesen Reward haben möchtest für dich selber und auch sozial aus deinem Umfeld, dann ist so eine kleine Stiftung zu betreiben. Dann beschäftige dich mit Geben, mit anderen helfen, mit anderen unterstützen. Absolut, ja. Dann verschenke Angeln, aber kein Fisch, ne, um bei dem alten Bild zu sein. Genau. Und sehe den Leuten beim Angeln zu danach. Das glaube ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Sehnsucht in der Gesellschaft danach, gerade weil viele Probleme gerade so unlösbar erscheinen und einen ohnmächtig machen, ist die Sehnsucht noch höher, dann doch Spielräume zu haben für das machbare Schaffen. Und daraus wird dann vielleicht auch insgesamt die große Strategie. Ja. Nur, dass sie keiner macht, sondern wir alle zusammen, wie auch immer. Naja, ich meine, letztlich, wir sind das drittreichste Land der Welt und trotzdem haben wir das Gefühl, es fehlt überall an Geld. Das kann eigentlich nicht sein. Und mir liegt daran, dass wir aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen und sagen, hey, die anderen, die sollten mal anfangen oder es sollte alles der Staat aus Steuern machen, sondern jedem ein Tool in die Hosentasche geben, entsprechend der eigenen Möglichkeiten und Interessen, nicht nur selber die Welt zu verbessern, sondern auch anderen die Orientierung zu geben, seinem nachzutun. Sehr schön. Ich glaube, dabei lassen wir es. Also werde glücklich, lebe länger, werde Stifter. Ja. In einer Art und Weise, die irgendwie Spaß macht, die modern ist. Toll, Felix, wirklich cool. Also dickes Brett, was du da angepackt hast, ne? wo ich finde, wo du mit dem Bohrer schon einmal durch bist. Jetzt müssen wir den Bohrer nur dicker machen, wie das so ist mit dicken Brettern. Ne? Den müssen wir ab und zu wechseln. Aber echt super. Schön, dass ich das hier diskutieren konnte. Ich nehme die Anregungen mit. Ja, dankeschön, dass du da warst. Alles Gute. Tschüss nach Hamburg. Der Ideencoach Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaborX Hamburg. Redaktion: Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung: Erik Uhlendorf.